Ich heiße euch heute im Namen der Gruppe aus Gründen gegen fast alles herzlich willkommen. Und den heutigen Vortrag von Theodora Becker, die ich besonders willkommen heiße, mit dem Titel Prostitution und staatliche Kontrolle, eine Einschätzung der gegenwärtigen Lage, in der letzten, ist der letzte Vortrag im Rahmen der Reihe Sexualität und Politik heute. Theodora wird in ihrem Vortrag, der bereits in ähnlicher Form in der Extrablatt-Ausgabe Nummer 9 erschienen ist, die politische Debatte und die rechtliche Stellung der Prostitution in Deutschland aufzeigen. Sie wird zeigen, dass diese Debatte einer Kontinuität unterliegt, die sich aus der ambivalenten Haltung der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber der Prostitution begründet. Prostituierte werden pauschal als Opfer markiert, indem Prostitution mit Zwangsprostitution gleichgesetzt wird. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung der gegenwärtigen Prostitutionspolitik. Theodora Becker promoviert gegenwärtig an der FU Berlin über eine kritische Theorie der Prostitution. Sie ist ebenfalls in der autonomen Hohenorganisation Hydra aktiv, welche unter anderem die Ziele hat, die gesellschaftliche Stigmatisierung der Sexarbeit sowie die Gleichsetzung zwischen Menschenhandel und Sexarbeit zu beenden. Bevor ich nun gleich das Wort an Theo übergeben werde, weise ich noch ganz kurz auf unsere Spendenbox hin, die im Verlauf des Vortrags oder zu Beginn der Diskussion rumgeht, wo man dann Geld reinwerfen kann, damit wir unsere Diskussion finanzieren können. Dann übergebe ich jetzt das Wort an dich. Hallo. Es ist schön, dass so viele Leute da sind. Obwohl es vielleicht für euch auch nicht so schön ist, weil es sehr warm ist. Entgegen der Ankündigung werde ich die Einschätzung der gegenwärtigen Debatte fast ein bisschen kurz halten und stattdessen einen kleinen historischen Überblick geben über die Regulierung der Prostitution in Deutschland. Und damit fange ich jetzt an. Yeah. Prostitution und staatliche Kontrolle gehören in der bürgerlichen Gesellschaft auf doppelte Weise zusammen. Als Kriminalisierung und als polizeiliche und ordnungspolitische Reglementierung. Dieser doppelte Umgang mit der Prostitution besteht in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Trotz aller gesellschaftlicher und politischer Veränderungen lassen sich die Spuren davon noch heute bemerken, wenn auch teils unter veränderter Begründung. Dieser staatliche und gesellschaftliche Umgang mit der Prostitution liegt an dem zutiefst widersprüchlichen Verhältnis, das die bürgerliche Gesellschaft zur Prostitution hatte und auch noch immer hat. Dieses widersprüchliche Verhältnis besteht darin, dass die Prostitution einerseits als eine notwendige gesellschaftliche Einrichtung zur Regulierung und Kanalisierung von außerehelichem Geschlechtsverkehr angesehen wurde, da die männliche Triebhaftigkeit anders nicht unter Kontrolle gebracht werden könne und anständige, unbescholtene Frauen, für die eine zunehmend strikte Sexualmoral galt, sonst in ihrer Keuschheit nicht bewahrt werden könnten. Andererseits wurde die Prostitution aber als eine Einrichtung angesehen, die nicht nur unsittlich war und eine permanente Gefahr für den öffentlichen Anstand und die Aufrechterhaltung der Sitten darstellte, sondern die auch sozial schädlich war, mit Kriminalität einherging und insbesondere durch die Geschlechtskrankheiten eine hygienische Gefahr für die Gesundheit des Volkes darstellte. Deshalb war es eine permanente Frage, wie die Prostitution möglichst sozialverträglich gestaltet werden könnte, also möglichst eingehegt, abgeschottet, unsichtbar gemacht, also von der anständigen Gesellschaft möglichst ferngehalten und unter polizeiliche und hygienische Kontrolle gestellt werden könnte. Wobei sich auch ein Konflikt zwischen diesen unterschiedlichen Zielsetzungen ergab, das Unsichtbarmachen und das Kontrollieren war mitunter nur schwer vereinbar. Das Problem, das sich unter diesen Bedingungen stellte, bestand aber nicht nur darin, wie die Prostitution unter pragmatischen Gesichtspunkten am besten organisiert werden könnte, sondern auch darin, wie der Staat dabei eine möglichst weiße Weste behalten könnte. Denn durch die Reglementierung der Prostitution legitimierte er in gewisser Weise zugleich eine Einrichtung, die er andererseits bekämpfte und die er als im Widerspruch zu den guten Sitten stehend ansah. Der Staat machte sich dadurch also gleichzeitig mitschuldig am Bestehen einer den gesellschaftlichen Sitten zuwiderlaufenden Einrichtung. Auch unter rechtlichen Gesichtspunkten ergab sich daraus immer wieder ein Problem, weil der Staat die Prostitution einerseits nicht erlauben, aber auch nicht vollständig verbieten wollte, sodass zum Beispiel unklar war, ob die Prostitution jetzt prinzipiell ein erlaubnisfähiges Gewerbe sei oder ein verbotenes Gewerbe, das aber geduldet wurde, oder einfach gar kein Gewerbe. Oder zum Beispiel, ob die Polizei Bordelle tolerieren darf, wenn sie zugleich wegen Kuppelei eigentlich verboten waren. Daher ist die Gesetzgebung zur Prostitution in der Neuzeit, insbesondere seit dem 19. Jahrhundert, ständigen Reformen und wechselnden Paradigmen unterworfen, die jedoch allesamt das Problem nicht lösen konnten. Und aus eben demselben Grund gibt es vor allem seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine scharfe gesellschaftliche Debatte darüber, wie mit der Prostitution umgegangen werden sollte, weil verschiedene gesellschaftliche Kräfte diesen Widerspruch immer wieder erkannt und denunziert haben. Die widersprüchliche Haltung des Staates und der Gesellschaft zur Prostitution dauert trotz allem an und so auch die Debatten darüber, wenn auch in modifizierter Form, doch dazu später. Ich werde jetzt einen groben historischen Abriss geben über die staatliche Reglementierung seit Ende des 19. Jahrhunderts, um den Kontext herzustellen, aus dem die gegenwärtige Situation verstanden werden kann oder muss. Und werde dabei etwas schematisch verschiedene Paradigmen des Umgangs mit der Prostitution unterscheiden. Erstens, Prostitution als unsittliche und sozialschädliche Tätigkeit, die Prostituierte als lasterhafte und kriminelle Person. Der in sich widersprüchliche Umgang mit der Prostitution spitzte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu, und zwar interessanterweise einerseits bedingt durch die Gewerbefreiheit, die in Deutschland erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde und die vorherige Konzessionspflicht für alle Gewerbe abschaffte, was aber dazu führte, dass die Prostitution fortan nicht mehr als Gewerbe galt. Zum anderen ist die striktere Sexualmoral des Bürgertums zu nennen, die sich ebenfalls um diese Zeit durchsetzte. Diese Zuspitzung brachte ein System der Prostitutionsreglementierung hervor, das die Prostituierten als eine besondere Klasse, als Verworfene, als Kriminelle, als sittlich Gefallene praktisch lebenslänglich aus der bürgerlichen Gesellschaft ausschloss, bei gleichzeitiger umfassender Reglementierung ihrer Berufstätigkeit und ihres Lebens durch die Behörden. Mit dem preußischen Strafgesetzbuch von 1851, auch dass das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich von 1871 nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs aufbaut, ist Prostitution, beziehungsweise wie es damals hieß, gewerbsmäßige Unzucht, generell verboten, aber unter polizeilicher Aufsicht und bestimmten Polizeivorschriften gestattet. Damit ist das System der Reglementierung begründet, das bis 1927 in Geltung bleibt. Diese polizeiliche Aufsicht bedeutete vor allem, dass Frauen sich in die Kontrolllisten der Polizei eintragen mussten, beziehungsweise dass sie gegen ihren Willen eingetragen wurden, sofern sie der Prostitution verdächtig waren. Das konnte auch schon der Fall sein, wenn sie sich nur alleine nachts auf der Straße aufhielten oder mit fremden Männern sprachen. Frauen oder Mädchen, die unehelich schwanger wurden, hatten außerdem oft keine andere Möglichkeit, als unter Kontrolle zu gehen, weil sie keine andere Anstellung mehr fanden. Es war nur unter schwierigen Bedingungen möglich, die Streichung aus einer solchen Kontrollliste zu erreichen. Oft wurde gefordert, dass man eine Arbeitsstelle nachweisen konnte oder eine Heirat. Zu den polizeilichen Auflagen gehörten ferner Verbote, bestimmte Straßen und öffentliche Plätze zu betreten, die Einweisung in bestimmte Wohnungen zum Wohnen oder Arbeiten, die sogenannte Kasernierung, das Verbot, auf der Straße Kunden anzuwerben und dass man sich in regelmäßigen Abständen bei der Gesundheitspolizei auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen musste. Im Falle eines Verdachts auf eine solche Krankheit konnte eine Zwangseinweisung ins Krankenhaus sowie Zwangsbehandlung folgen, die oftmals ziemlich unmenschlich war. Also es ging damals eigentlich vor allem um die Syphilis. Ein weiterer Paragraph des Strafgesetzbuches stellte die Kuppelei unter Strafe, das heißt das gewohnheitsmäßige oder aus Eigennutz erfolgte Vorschubleisten zur Unzucht, worunter die Prostitution fiel, durch seine Vermittelung oder durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit. Laut Gesetz waren damit Bordelle grundsätzlich verboten. Doch bestanden in den meisten Städten polizeilich tolerierte Bordelle, in die die Prostituierten zum Teil sogar zwangsweise eingewiesen wurden und die nur in bestimmten Straßenzügen bestehen durften, weil die gesundheitliche Überwachung der Prostituierten so einfacher zu gewährleisten war. Der Verstoß gegen all diese Regelungen von Seiten der Prostituierten wurde mit Haft bestraft und oft zusätzlich von einer Einweisung ins Arbeitshaus oder eine Besserungsanstalt gefolgt, wo die Prostituierten an einem arbeitsamen und sittlichen Lebenswandel gewöhnt werden sollten. Das Leben einer Prostituierten war so oftmals geprägt von abwechselnden Aufenthalten in Bordellen, Gefängnissen, Arbeitshäusern und den Dirnenabteilungen der Krankenhäuser. Durch diese Reglementierung war es nur schwer möglich, aus der Prostitution heraus und in ein sogenanntes ehrbares Leben zurückzukehren. Sie sorgte dafür, dass Prostituierte ein typisches Schicksal hatten. Umgekehrt gab es zahlreiche Gründe, aus dem ehrbaren Leben herauszufallen und zum Kontrollmädchen zu werden. Zum Beispiel waren einfach die Löhne in vielen Frauenberufen wahnsinnig niedrig, also zum Beispiel als Dienstmädchen oder Wäscherin oder Putzmacherin. Der Verlust einer Arbeitsstelle oder die Verstoßung durch die Familie konnte dazu führen, dass man keine andere Möglichkeit mehr hatte, als in der Prostitution zu arbeiten. Und dann gibt es viele Geschichten von unehelichen Schwangerschaften, jugendlichem Leichtsinn. Und also dieses ganze System der Reglementierung führte eben dazu, dass man sozusagen einmal gefallenes Mädchen schon eigentlich dieses Schicksal als Prostituierte sicher vor sich hatte. Natürlich gab es auch heimliche Prostituierte, die auf der Straße arbeiteten, die jedoch ständig unter der Gefahr standen, von der Polizei aufgegriffen zu werden und in die Kontrolllisten eingeschrieben zu werden. Dieses Reglementierungssystem löste zum Ende des 19. Jahrhunderts eine heftige Debatte aus. Die Reglementierung wurde unter sittlichen und hygienischen Gesichtspunkten kritisiert. Es wurde zunehmend bezweifelt, dass sie ihre Ziele, die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern und die öffentliche Sittlichkeit zu schützen, erreichte. Eine weitere Kritik, die vor allem von der neu aufkommenden Frauenbewegung vertreten wurde, betrachtete das System der Prostitutionsreglementierung als eine Sonderstrafe für das weibliche Geschlecht, da sie Frauen für dieselbe Handlung, die den beteiligten Männern als bloßer Fehltritt verziehen wurde, in Haft brachte, unter staatliche Überwachung stellte und aus der Gesellschaft entfernte. Diese Kritiker des Reglementierungssystems nannten sich Abolitionisten und waren Teil der internationalen abolitionistischen Bewegung, die sich 1877 in Genf gegründet hatte, unter Bezugnahme auf Josephine Butler, die in England gegen den Contagious Diseases Act kämpfte, der ebenfalls als Grundlage der Prostitutionsreglementierung diente, sowie gegen den internationalen Mädchenhandel. Die deutsche Sektion dieser Bewegung wurde 1904 gegründet und von den bürgerlichen Frauenrechtlerinnen Anna Papritz und Katharina Scheben geleitet. Die Debatte um die Prostitution und ihre staatliche Reglementierung zwischen diesen sogenannten Abolitionisten und den Reglementaristen, also den Befürwortern der Reglementierung, ist aus mehreren Gründen interessant, vor allem auch vor dem Hintergrund heutiger Diskussionen, weshalb ich dabei noch kurz verweilen möchte. Beide Seiten teilten im Wesentlichen die Ansicht, dass die Prostitution ein gesellschaftliches Übel und dass der Lebenswandel der Prostituierten unsittlich und lasterhaft sei. Allerdings war man sich uneinig über den Umgang damit. Während sich die Reglementaristen pragmatisch gaben und auf den Standpunkt standen, dass die Prostitution ohnehin nicht ausgerottet werden könnte, sondern lediglich durch staatliche Reglementierung möglichst unschädlich gehalten werden könnte, waren die Abolitionistinnen sich sicher, dass die Behauptung von der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Prostitution entscheidend mit dafür verantwortlich sei, dass überhaupt keine Anstrengungen unternommen würden, die Prostitution tatsächlich abzuschaffen, was aber durchaus möglich wäre. Die Doppelmoral, die eine bestimmte Klasse von Frauen zur Benutzung für die Männer abstelle, die zugleich die Strafe dafür tragen müsste, sei unerträglich. Sie forderten zuallererst die Abschaffung der Reglementierung der Prostitution und der Kriminalisierung der Prostituierten und erhofften sich davon, im Zusammenhang mit sozialpolitischen Reformen eine tatsächliche Ausrottung der Prostitution. Ein wichtiger Streitpunkt in der Debatte war der um die Ursachen der Prostitution. Denn um die Prostitution wirksam zu bekämpfen und zu regulieren, müsste man über ihre Ursachen Bescheid wissen. Aufgrund dieser Frage gab es seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein zunehmendes Interesse am Lebenslauf von Prostituierten. Ihre Schicksale wurden untersucht, um herauszufinden, aus welchen Gründen die jeweiligen Frauen in der Prostitution gelandet seien, aber auch welche Folgen die Prostitutionstätigkeit hätte. Des Weiteren wurden Charakterstudien getrieben, um individuelle Dispositionen für die Prostitution herauszufinden. Das ist auch interessant, dass es tatsächlich um Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich einige Bücher gibt, die so fiktive Tagebücher und fiktive Autobiografien von Prostituierten sind. Also irgendwie war das halt auch so ein populäres Interesse so am Lebenslauf und an der Biografie von Prostituierten. In diesen Untersuchungen wurden verschiedene Bilder der Prostituierten gezeichnet, die deshalb nicht unerheblich sind, weil sie noch heute ihre Spuren hinterlassen. Etwas schematisch gesagt sahen die Abolitionisten die Prostituierten als Opfer der gesellschaftlichen Umstände oder der Verführung durch Männer und des Reglementierungssystems. Für sie waren die Prostituierten an sich normale Frauen, die aber durch mangelhafte Erziehung oder ein schlechtes Elternhaus keine genügenden sittlichen Maßstäbe oder einen genügend starken Charakter ausgebildet hatten oder die durch ökonomische Not in der Prostitution gelandet waren. Sie wollten Armut, schlechte Bildung, Wohnungsnot und mangelnde soziale Absicherung beheben sowie das Fürsorgeerziehungssystem verbessern, um Mädchen aus schlechten Elternhäusern zu befreien und damit die Ursachen der Prostitution beseitigen. Sie wollten Mädchen davor bewahren, in den Sumpf der Prostitution abzugleiten. Auf der Seite der Reglementaristen entwickelte sich eine Gegenerzählung zu der des Opfers, nämlich die von der Prostituierten als von Geburt an lasterhaft, verlogen, arbeitsscheu und oftmals von minderer Intelligenz. Einflussreich war hier die Lehre des Kriminologen und Mediziners Cesare Lombroso, der analog zu seiner Theorie des geborenen Verbrechers eine Theorie der geborenen Prostituierten aufstellte. Diese Reglementaristen betrachteten die Prostitution als eine im Wesentlichen freiwillige Entscheidung dieser Frauen, weshalb sie auch deren strengste Reglementierung und Kontrolle und die Einschränkung ihrer Freiheiten für gerechtfertigt hielten, da diese Frauen aufgrund ihrer fehlenden sittlichen und moralischen Maßstäbe eine Gefahr für die Gesellschaft darstellten. Die Syphilis, zu deren Verbreitung diese Frauen aus dieser Sicht maßgeblich beitrugen, wobei sie sich vollkommen skrupellos verhielten, war dabei ein entscheidendes Argument. An diese Lehre knüpften später die Nationalsozialisten an, wenn sie Prostituierte als Asoziale in Konzentrationslager sperrten. Interessant ist hier festzustellen, dass beide Seiten die Prostitution nicht als Arbeit betrachteten, sondern vielmehr als die Tätigkeit der Arbeitsscheuen. Nur waren die Abolitionisten überzeugt, dass diese sittliche Verwahrlosung der Prostituierten Folge ihrer Tätigkeit war und nicht deren Ursache. Auch die Abolitionisten waren der Ansicht, dass man die Prostituierten erst in Besserungsanstalten einweisen müsste, um sie wieder zu sittlichen und zur Arbeit tauglichen Gesellschaftsmitgliedern zu machen. Interessant finde ich das vor allem deswegen, weil gleichzeitig beide Seiten davon überzeugt waren, dass das Leben der Prostituierten keinesfalls ein Vergnügen war, weil es das auch nicht sein durfte, logischerweise, in dieser Erzählung. Trotzdem betonten sie, dass die Prostituierten im Wesentlichen faul, vergnügungssüchtig und verlogen waren. Diese beiden Bilder der Prostituierten als Opfer und als verschlagene, amoralische Betrügerin sind nach wie vor wirksam, wenn man auch heute feststellen kann, dass vor allem das Opferbild bemüht wird. Allerdings war es immer damit verbunden, dass die Prostitution als unsittliche und sozial unwerte Tätigkeit betrachtet wurde, was auch heute noch ein Grund dafür ist, dass das Opferbild so gut funktioniert. Interessant ist noch der Zuhälterparagraf, der 1900 als sogenannte Lex Heinze eingeführt wurde. Der Name geht auf einen Gerichtsprozess zurück, bei dem 1891 in Berlin ein Ehepaar wegen Mordes vor Gericht stand, wobei der Ehemann der Zuhälter der Frau gewesen war. Der öffentliche Prozess machte einen großen Skandal und gab Anstoß dafür, in einem eigenen Paragraphen die Zuhälterei als eine unerwünschte parasitäre Lebensweise zu bestrafen. Es ging nicht in erster Linie um Ausbeutung, sondern um die Lebensweise selbst. Also ich finde, das sieht man sehr schön an der Formulierung, dass hier nicht darum geht, dass bestraft wird ein Mann, der eine Frau ausbeutet, die Prostitution betreibt, sondern ein Mann, der von Einkommen einer Prostituierten lebt oder ihr irgendwie Schutz- oder Unterstützungshandlungen zugedeihen lässt. Das habe ich jetzt hier als tolles Zitat eigentlich auch drin. Gut. Dieser Paragraph hatte bis 1974 Bestand. Zweitens. Reglementierung der Prostitution als unsittliches und kriminelles Gewerbe, die Prostituierten als Opfer. Mit dem Geschlechtskrankheitengesetz von 1927 siegten sozusagen die Abolitionisten und die polizeiliche Reglementierung der Prostitution wurde abgeschafft. Prostitution war jetzt nicht mehr an sich strafbar, sondern nur noch, wenn sie in einer jugendgefährdenden und den öffentlichen Anstand verletzenden Weise ausgeübt wurde. Das heißt, seitdem ist Prostitution in Deutschland grundsätzlich legal und nicht erst seit 2002, wie es oft fälschlich kolportiert wird, wenn über das Prostitutionsgesetz gesprochen wird. Gemeinden unter 15.000 Einwohnern konnten die Prostitution innerhalb ihres Bezirks verbieten. Das ist die erste ausdrücklich, das ist die erste Formulierung dessen, was noch heute als Sperrbezirksverordnung existiert. Ausdrücklich strafbar wurde das Unterhalten von Bordellen. Kasernierungen waren verboten. Anstelle der Sittenpolizeilichen sollte eine bloß noch gesundheitliche Überwachung treten. Die polizeilichen Kontrolllisten wurden abgeschafft. Stattdessen waren die Personen, die verdächtig waren, geschlechtskrank zu sein und diese Krankheit weiter zu verbreiten, und das waren de facto dann Prostituierte, angehalten, regelmäßig Gesundheitszeugnisse vorzulegen. Das ist der Beginn der gesundheitlichen Zwangsuntersuchungen, die bis 2001 in Deutschland existierten. Die polizeiliche Reglementierung sollte damit zwar auf der Ebene des Strafgesetzbuches abgeschafft sein, existierte aber de facto fort, weil die Polizeien die zahlreichen Generalklauseln als Vorwand nahmen, die Reglementierung fortzusetzen. Zum Beispiel, weil sie der Ansicht waren, dass Prostituierte stets Sitte und Anstand verletzten. Die Polizei agierte jetzt aber nicht mehr als eigenständige Ordnungsbehörde, sondern als Hilfsbehörde der Strafverfolgung. Auch gab es weiterhin polizeilich geduldete Bordelle, weil nicht klar abgegrenzt war, wann erlaubte Vermietung aufhörte. Es wurde in den Paragraphen 180, also der Kuppeleiparagraph, das sogenannte Vermieterprivileg eingeführt. Das heißt, die reine Vermietung sollte nicht als Kuppelei strafbar sein. In der Praxis war es aber unklar, oder im Gesetz war es unklar formuliert, wann jetzt sozusagen diese reine Vermietung aufhört und wann ein strafbarer Bordellbetrieb anfing. Daher waren Bordellbetreiber darauf angewiesen, mit der Polizei zu kooperieren, was auch bedeutete, dass sie die bei ihnen arbeitenden Prostituierten zur Einhaltung polizeilicher Kontrollvorschriften anhielten, was dann also wieder eine Art von polizeilicher Reglementierung war. Ich sage nur kurz was zum Nationalsozialismus, weil das irgendwie ein eigenes Thema wäre. Man kann zusammengefasst sagen, dass die Nazis die Reglementierung wieder eingeführt haben, allerdings größtenteils nicht auf gesetzlicher Ebene, sondern auf der Ebene von Erlassen. Zum Beispiel wurde mit einem vertraulichen Runderlass des Reichsinnenministers von 1939 die umfassende Überwachung der Prostituierten und die Kontrolllisten wieder eingeführt. Die Prostituierten mussten ein Merkbuch mit sich führen, in dem ihr Gesundheitszustand vermerkt war und das im Falle von Krankheit entzogen wurde. Es war ihnen verboten, sich auf öffentlichen Wegen aufzuhalten, und sie wurden wieder in bestimmte Häuserzüge kaserniert. Bordelle wurden in staatlicher Hand wieder eröffnet, insbesondere um deutsche Frauen vor ausländischen Zwangsarbeitern zu schützen. Also ja, es war so eine Begründung, dass irgendwie in bestimmten Gebieten, wo viele Zwangsarbeiter tätig waren, dann irgendwie die Notwendigkeit gesehen wurde, hier muss man jetzt ein Bordell aufmachen, sonst wird irgendwie die deutsche Rasse zu sehr vermischt mit diesem ausländischen Blut. Prostituierte, die gegen die Vorschriften verstießen, wurden als Berufs- und Gewohnheitsverbrecher in Konzentrationslager eingewiesen und dort zum Teil in die Lagerbordelle, die es auch gab, gezwungen. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Kommt jetzt drittens, Prostitution als Arbeit einerseits und als Gewalt gegen Frauen andererseits. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte der verschiedenen Reglementierungen und Gerichtsurteile, die teilweise zwar sehr lustig sind, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, in der Bundesrepublik nacherzählen. Wichtig ist, dass also die bisherige Gesetzeslage in der Bundesrepublik bestehen blieb. Nur die staatlichen Bordelle der Nationalsozialisten und die polizeilichen Verfügungen wurden aufgehoben. Das heißt also, es gab weiter Sperrbezirke, die teilweise zu einer Ersatzkasernierung führten. Und daher rühren die Rotlichtviertel in vielen deutschen Großstädten. Ein neues Geschlechtskrankheitengesetz von 1953, das von 1927 ablöste, was aber die Nazis eh schon teilweise außer Kraft gesetzt hatten, diente als Grundlage für die weiter bestehenden, in der Regel zweiwöchigen gesundheitlichen Pflichtuntersuchungen bei den Gesundheitsämtern und die Ausstellung des sogenannten Bockscheins, der die Gesundheit bescheinigte und Voraussetzung war, um arbeiten zu können. Bordelle waren nach wie vor verboten, aber de facto nach wie vor toleriert und auch gewollt. Ähm, Ah, ja, genau. Dann gab es die in den 70ern diese große Strafrechtsreform, die das Sexualstrafrecht reformiert hat. 1974 kam das in Geltung. Und es wurden einige Paragraphen im Strafgesetzbuch geändert, die auch die Prostitution betreffen. Der Zuhälterparagraph wurde modifiziert, sodass er stärker, aber nicht vollkommen, auf Ausbeutung und Einschränkung der Freiheit statt auf bloßes Profitieren von der Arbeit von Prostituierten abstellte. Die verbotene Prostitution in Sperrbezirken und die jugendgefährdende Prostitution wurden in die Paragraphen 184a und b überführt. Das ist sehr spannend. Sowie teilweise zu Ordnungswidrigkeiten herabgestuft. Werbung für Prostitution wurde ebenfalls verboten als Ordnungswidrigkeit. Der Kuppelei-Paragraph wurde abgeschafft. Dafür wurde in 180a die Förderung der Prostitution strafbar. Dieser Paragraph ermöglichte es nun wieder, dass es polizeiliche Überwachung von Prostitution und Prostitutionsstätten gab, weil wiederum unklar war, wann diese verbotene Förderung anfing. Letztlich diente der Paragraph nicht der Verhinderung dieser Praktiken, sondern der polizeilichen Kontrolle entsprechender Etablissements, weil sie geduldet wurden, sofern Kooperation mit der Polizei stattfand, was auch Auflagen für die dort arbeitenden Prostituierten beinhaltete. Damit fand eine Reglementierung der Prostituierten über die Bordellwirte statt. Ein Rechtsstreit über die angedrohte Schließung einer Anbahnungsbar aufgrund dieser verbotenen Förderung der Prostitution im Jahr 2000, den die Betreiberin gewann, das ist der Prozess um das Café Psst, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, gab einen der Anstöße für die Reform im Jahr 2002, in der mit der Einführung des Prostitutionsgesetzes die Förderung der Prostitution aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde. Ich springe jetzt zur gegenwärtigen Situation und werde dann noch ein paar Anmerkungen zum jetzt geplanten neuen Gesetz machen. Und dann ist auch Schluss. Und dann können wir noch diskutieren. 2001 wurden mit dem Infektionsschutzgesetz die regelmäßigen Pflichtuntersuchungen für Prostituierte abgeschafft und der Sonderstatus von Geschlechtskrankheiten im Gesetz aufgehoben. Die Gesundheitsämter müssen seither anonyme, freiwillige Untersuchungen auf sexuell übertragbare Krankheiten anbieten. Seit 2002 ist Prostitution als Erwerbstätigkeit anerkannt, die unter dem Schutz des Artikel 12 Berufsfreiheit des Grundgesetzes fällt. Der Vertrag zwischen Prostituierter und Kunde ist ein rechtsgültiger, nicht mehr sittenwidriger Vertrag. Es gibt die prinzipielle Möglichkeit zu sozialversicherungspflichtigen Anstellungsverhältnissen. Das ist sicherlich, wenn man die vorherige Gesetzgebung betrachtet, ein bedeutender Schritt, in dem der Grundwiderspruch, dass Prostitution zwar irgendwie eine Erwerbstätigkeit ist, die zumindest geduldet wird, aber eine, die entweder, weil sie sittenwidrig oder sozial unwert oder gemeinschaftsschädlich sei, oder weil sie die Würde der Frau verletze, oder weil sie keine Tätigkeit im eigentlichen Sinne oder keine Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sei, oder weil dem Geschlechtsverkehr kein in Geld zu veranschlagender Wert zukomme oder ähnliches. Das sind alles Begründungen aus Gerichtsurteilen in der Bundesrepublik, die noch bis in die späten 80er Jahre so geurteilt worden sind. Also weil sie eben also eine Erwerbstätigkeit war, die geduldet war, aber eben aus diesen Gründen nicht mit irgendwelchen Rechten einhergeht. Und dieser Grundwiderspruch ist dadurch sozusagen auf der Oberfläche zumindest erstmal abgeschafft. Parallel wurden mit dem Prostitutionsgesetz die Förderung der Prostitution abgeschafft und also die Strafbarkeit der Förderung der Prostitution abgeschafft und in Ausbeutung von Prostituierten abgeändert. Der Zuhälterparagraph wurde ebenfalls nochmals geändert, sodass er nun tatsächlich nur noch auf Gewalt, Zwang und Einschränkung der persönlichen Freiheit abstellt, nicht mehr auf bloße Unterstützung von Prostituierten und das Leben von deren Einkommen. Allerdings ist der Widerspruch eben dennoch nicht vollständig abgeschafft, was man vor allem an der Handhabung von Bordellen und am Fortbestehen der Sperrbezirksverordnungen sieht. Bordelle sind nämlich nach wie vor nicht im Gewerberecht geregelt. Sie können aber seit der Abschaffung der Förderung der Prostitution auch nicht mehr nach Belieben von der Polizei drangsaliert und kontrolliert werden. Abgesehen davon, dass die Polizei jederzeitige Durchsuchungsrechte nach wie vor hat, also jedenfalls in den meisten Bundesländern, was zur Erpressung von Betreibern durchaus teilweise noch funktioniert. Sie muss aber tatsächliche Straftaten nachweisen, um ein Bordell schließen zu können. Von hier aus erklärt sich, denke ich, die Beschwerde der Polizeibehörden, dass sie seit Einführung des Gesetzes 2002 keine Handhabe mehr gegen Bordellbetreiber habe. Wenn man vergleicht, welche weitgehenden Kompetenzen zur Überwachung die Polizei noch zuvor hatte, ist diese Beschwerde durchaus verständlich. Des Weiteren bestehen in fast allen deutschen Städten Sperrbezirke. Berlin ist noch eine der wenigen Ausnahmen aus historischen Gründen. Das wird regional sehr unterschiedlich gehandhabt. Teilweise gelten die Sperrbezirke nur für Straßenstriche, teilweise sind sie zeitlich begrenzt. Aber zum Beispiel in München ist die gesamte Innenstadt Sperrbezirk, was selbst für Wohnungen und für Escort-Tätigkeiten in Hotels gilt. Festzuhalten ist, dass der Verstoß gegen eine Sperrbezirksverordnung nach wie vor eine Straftat sein kann und dass Städte und Gemeinden sehr weitgehende Befugnisse haben, diese zu erlassen. Es lässt sich eine Tendenz zur Ausweitung von Sperrbezirken erkennen. Insbesondere Straßenstriche werden zunehmend aus den innerstädtischen Bereichen in Gewerbegebiete oder an Ausfallstraßen verdrängt. Dabei ist interessant, dass beides, die notwendige polizeiliche Überwachung von Bordellen und die Sperrbezirke, heute weniger mit der Unsittlichkeit des Gewerbes, sondern mit der Verhinderung von Menschenhandel bzw. Zwangsprostitution begründet werden. Dabei dient dieser Diskurs unverhohlen der Migrationsbekämpfung. In Dortmund gab es letztes Jahr einen Gerichtsprozess und einen längeren Prozess, in dessen Folge die gesamte Innenstadt auch zum Sperrbezirk erklärt worden ist. Und das wurde damals explizit damit begründet, dass der Straßenstrich für Frauen aus Bulgarien und Rumänien zu attraktiv geworden war. Mit der Sperrbezirksverordnung sollte, Zitat, ein Signal bis nach Bulgarien gehen, dass man hier mit dem Straßenstrich kein Geld mehr verdienen kann. Das hat der damalige Ordnungsamtsleiter gesagt. Offiziell müssen die Sperrbezirke mit der Gefährdung des öffentlichen Anstands und der Jugend begründet werden, was einerseits ein Relikt der alten Unsittlichkeitsgesetzgebung ist, andererseits aber eine so vage Formulierung, dass damit wie in München zum Beispiel oder eben in Dortmund alles Mögliche verboten werden kann und sogar völlig unauffällige Prostitution wie eben im Hotel auch untersagt werden kann, wo man jetzt irgendwie wirklich nicht sehen kann, wie das eine Gefährdung des öffentlichen Anstandes ist. Mit dem Menschenhandelsdiskurs wird also nicht nur auf konsequente Strafverfolgung von Straftaten und verbesserten Opferschutz abgestellt, sondern vor allem auf eine Rückkehr der polizeilichen und staatlichen Reglementierung der Prostitution, die auf eine Eindämmung und Verdrängung des Gewerbes zielt. Die heutigen Abolitionistinnen, so nennen sie sich auch selber, Feministinnen von der Alice Schwarzer Fraktion, treten denn auch im Unterschied zu ihren historischen Vorgängern für eine Kriminalisierung der Prostitution und weitgehende polizeiliche Eingriffsbefugnisse ein, indem sie ein vollkommen karikiertes Opferbild der Prostituierten, insbesondere der osteuropäischen, zeichnen. Das funktioniert nur deswegen so gut, weil einerseits der Ruch des Unsittlichen und Sozialschädlichen dem Gewerbe immer noch anlastet und zum anderen, weil Sexualität heute stärker unter dem Aspekt von Gewalt gegen Frauen wahrgenommen wird. Die Prostitution bietet sich da in doppelter Weise als Projektionsfläche an, kulminierend im Bild der verwahrlosten osteuropäischen Straßenprostituierten mit schlechten Zähnen, knappen Hotpants und ohne Kenntnisse der deutschen Sprache. Auch unter dem Aspekt neoliberale Tendenzen der zunehmenden Arbeitsmigration und Arbeitsausbeutung zu skandalisieren, muss die Prostitution als Sündenbock herhalten. Diesem Diskurs folgt die Große Koalition mit ihrem gegenwärtigen Entwurf zu einem Prostituierten-Schutzgesetz. Erklärtes Ziel ist die Förderung der Selbstbestimmung von Prostituierten. Doch unter dem Vorwand des Schutzes werden repressive Maßnahmen wieder eingeführt, die teils an die alte Reglementierung erinnern, ohne dass wirkliche Vorteile für die Prostituierten erkennbar wären. Das betrifft vor allem die Anmeldepflicht für Prostituierte, die sich, Prostituierte müssen sich künftig bei einer Behörde, deren Wahl den Bundesländern unterliegt, alle 2 Jahre anmelden, um dann einen Anmeldeausweis zu bekommen, den sie mit sich führen müssen und auch zum Beispiel Bordellbetreibern vorlegen. Zuwiderhandlungen sind Bußgeld bewährt. Verbunden mit der Anmeldung ist eine jährliche gesundheitliche Pflichtberatung. Ziel des Ganzen oder der Vorwand dafür ist vor allem in vertraulichen Gesprächen bei Behörden herauszufinden, ob die Prostituierte wirklich freiwillig arbeiten will und dazu, so Zitat, die nötige Einsichtsfähigkeit besitzt. Anderenfalls soll die Anmeldung verweigert werden. Vorteile für die Prostituierten sind mit der Anmeldung nicht verbunden. Dafür werden sie ohne Anmeldung nicht mehr in Bordellen arbeiten dürfen. Die Bordellbetreiber, die künftig eine Erlaubnis brauchen und einer Zuverlässigkeitsprüfung unterliegen, müssen ebenfalls prüfen, ob die Prostituierten, die bei ihnen arbeiten wollen, nicht etwa besonders naiv oder verletzlich erscheinen. Hier wird erneut eine unter dem Vorwand des Schutzes vorgetragene Reglementierung der Prostituierten durch die Betreiber eingeführt. Bei all dem bleiben die oben genannten reglementaristischen Gesetze weiter bestehen, also die Sperrbezirksverordnung, das Werbeverbot, auch die Befugnisse der Polizei. Eine Lösung für die Frage der Sozialversicherung von Prostituierten, die 2002 mit dem Gesetz durchaus auch angestrebt war, in dem also die Möglichkeit von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen geschaffen werden sollte, was aber de facto nicht passiert ist, ist ebenfalls nicht vorgesehen. Diese sind gegenwärtig trotz Prostitutionsgesetz fast ausnahmslos selbstständig tätig, was bedeutet, dass Krankenversicherung und sonstige soziale Absicherung teuer sind und von ihnen alleine getragen werden müssen. Und das ist also, denke ich, tatsächlich ein zentrales Problem. Und mit diesen verstreuten Anmerkungen zu dem neuen Gesetz würde ich jetzt schließen. Und falls es noch konkrete Fragen dazu oder zu irgendwas anderem gibt oder überhaupt, können wir das gerne noch diskutieren. Es gibt auch ein paar andere kompetente Leute noch im Raum. Und erstmal machen wir Pause, würde ich sagen. Willst du erst Pause machen? Ja, es ist so heiß, oder? Das möchte ich machen mit Pause. Ja. Ja. Hallo, also dann irgendwie halt willkommen zurück. Wir wollten jetzt mit der Diskussionsrunde anfangen. Vorweg nochmal, wir wollten die gerne aufnehmen. Wenn das einer nicht möchte, sagt er Bescheid, dann würden wir das Aufnahmegerät ausmachen. Währenddessen ist ein Redebeitrag irgendwie halt formuliert. Und für Fragen, ich würde vorschlagen, einfach aus dem Publikum einfach laut sprechen. Und wenn es dann gar nicht geht, dann könnten wir auch das Mikrofon nochmal irgendwie halt umgeben. Okay. Hat jemand schon vielleicht eine Frage zu Anfang oder eine Anmerkung oder auch eine Kritik? Zuhälter, oder? Oder war das auch... Ich glaube, weil Frauen haben das sowieso nicht, oder? Ja, das sowieso nicht. Das haben wir gerade schon diskutiert, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es jemand hier im Raum, der das beantworten kann. Beziehungsweise, da war doch gerade jemand, mit dem ich gesprochen habe, der dazu etwas wusste, was diese bürgerlichen Ehrenrechte beinhalteten. Okay, er ist jetzt nicht da. Nee, das weiß ich nicht, das wollte ich noch recherchieren, habe ich aber vergessen. Ja, wahrscheinlich Bundespräsident werden. Ja, zum Beispiel, gut, das wäre jetzt eine sehr, sehr eindeutig, aber wahrscheinlich noch mehr. Und naja, zu dem anderen kann ich jetzt, ich kann da nicht wirklich einen Abriss dazu geben. Also ich glaube sowieso, dass das was war, was jetzt nicht auf der Ebene des Gesetzes wirklich eine, oder der Gesetzgebung wirklich eine Rolle gespielt hat, sondern eher in der etablierten Diskussion. Und da würde ich denken, dass das tatsächlich in der Bundesrepublik so, also auf gesetzlicher oder politischer Ebene jetzt so nicht mehr ausgedrückt worden wäre. Oder zumindest, also heute ganz sicher nicht mehr. Sondern dass dann eher eben sozusagen diese pragmatische Position eine Rolle spielt, die sich auch widerspiegelt in dieser immer wiederkehrenden Rede vom ältesten Gewerbe der Welt, was man einfach nicht ausrotten kann. Also dass man sozusagen, es ist halt eine Realität, man muss damit umgehen, Verbot funktioniert nicht. Also eher so auf der Ebene. Aber jetzt weniger, also ja, also auf dieser expliziten Ebene der, der ja, gesellschaftlichen Notwendigkeit oder so. Ja. Ja, dann habe ich auch noch. Ja, also ich stehe mal kurz auf, damit ich alle besser verstehen kann. Das ist ja gut. Mich würde mal interessieren, wie du persönlich dir... Mich würde mal interessieren, wie unsere Referentin, also Theo, persönlich das sieht, weil sie hat ja erzählt, dass in der Historie damals andererseits es diesen Opferkult für die Prostituierte gab, die zu retten ist und es gibt kleine Mädchen, und aber andererseits eben auch, wie hast du das so schön genannt, arbeitsscheues Gesindel, widerliches Pakt und ja, so arbeitsscheues genau, Gesindel. Ja. Wie kommt es, dass heutzutage nur noch das Opfer in der Prostitution gesehen wird und die andere Seite gar nicht mehr? Wie erklärst du dir das? Naja, gut, das hat damit zu tun, dass also zum einen dieser biologistische Diskurs, aus dem das herauskam, also eben, also ich hatte Cesare Lombroso genannt, also was auch so ein, das ist alles im Kontext von diesen biologischen Rassentheorien auch, also eine ähnliche Zeit, und wo es ja dann auch eine Kontinuität zum Nationalsozialismus gibt, also dass das halt so heute in der so weder in der Kriminologie noch irgendwie in der Sozialwissenschaft sozusagen noch salonfähig ist oder noch vertreten wird. Das hat sicher auch mit Nationalsozialismus zu tun. Aber ich glaube, dass das untergründig, wenn auch nicht mehr in dieser biologischen Begründung, dass die Prostituierten sozusagen an sich von Geburt an so lasterhaft sind oder so verlogen und arbeitsscheu, aber dass das untergründig trotzdem immer noch eine Rolle spielt, glaube ich. Also weil ich mir sonst nicht so gut erklären kann, warum dieses Opferbild so gut funktioniert, weil also das schon immer so spezifisch damit zusammenhängt, dass man auch sagen kann, aber dieses Gewerbe ist so inhärent irgendwie sozialschädlich, unsittlich, also ohne dass man das heute noch so aussprechen würde. Und also ich glaube, dass das Bild von der Prostituierten, dass das da immer noch irgendwie mit drin steckt, auch wenn das heute niemand mehr so sagen würde. Aber also das hat halt mit so einer Verschiebung von Diskursen zu tun, auch wie Sexualität betrachtet wird, also dass natürlich heute sowas wie außereheliche Sexualität nicht mehr per se tabuisiert ist und nicht mehr per se irgendwie als, oder also überhaupt nicht mehr als ein Grund dafür gilt, jemanden als irgendwie lasterhaft zu titulieren oder... aber dieses so diese leichte Verdacht, dass die Prostituierten irgendwie so arbeitsscheu sind und dass das sozusagen innerhalb einer Gesellschaft, die sehr stark auf Arbeit und Leistung aufgebaut ist, irgendwie nicht legitim ist, also das glaube ich, dass das irgendwie schon noch vorhanden ist. Also könntest du vielleicht die Frage nochmal wiederholen? Die Frage war also wie... Oder das Mikro rumgeben oder so, wenn man hört, das das Mikro hat ein Kabel, ich glaube, das wird schwierig, das rumzugeben, aber ich kann die Fragen wiederholen, ja. Die Frage war, wie ich mir erkläre, dass von diesen zwei Bildern, die ich am Anfang skizziert habe, von der Prostituierten als Opfer und der Prostituierten als sozusagen arbeitsscheuen Gesindel, genau. Also wie ich mir erkläre, dass davon nur noch dieses eine, nämlich das Opferbild, irgendwie übrig ist oder warum sich das durchgesetzt hat. Es war irgendwie... Ich glaube, du machst das. Ja, also du sagtest einführend, die Zeit des Nationalsozialismus wäre schon oder ist dann mal eigenen Vortrag wert. Und wie kann dann, wenn wir da so gut wie nichts jetzt so eingehend darüber erfahren haben, dann muss doch unser Bild von der von dieser Politik gegen die Prostitution in der Bundesrepublik notwendigerweise hinken, um es mal freundlich auszudrücken. Denn wenn die dann, wir reden dann vom Zivilisationsbruch, was ja schon Kosmetik ist, da ist ja gerade was geschehen und hinterher vergessen wir es dann, sozusagen. Also organisiert, also reden wir jetzt nicht von, die FDP hat, glaube ich, in ihrem Wahlkampf irgendwann zwischen 46 und 49 das erste Plakat über den Schlussstrich geklebt im Wahlkampf. Also mindestens, also spätestens 49. Und ja, wir wollen damit nicht behelligt werden. Auf der anderen Seite lassen sich bis heute die Deutschen gerne am Adolf Hitler kitzeln. Denn jeder Scheiße wird immer gern gelesen, geguckt und so. Und das heißt also, er ist ja überall noch vorhanden. Und die sind also dadurch, und unser liebes Volk ist dadurch etwas anderes geworden, als es vorher war. Und das muss sich also niedergeschlagen haben. Davon habe ich aber nichts erfahren. Ja, das ist richtig. Nein, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Nee, ja. Wiederholt. Ja, nee, okay, nee. Frage ist Clarence. Okay, kurz gesagt war die Frage, ob nicht durch die Auslassung oder sehr kurze Referenz auf den Nationalsozialismus das ganze Bild von der Bundesrepublik bzw. der Gesetzgebung in der Bundesrepublik hinkt, weil wir über den Nationalsozialismus nichts erfahren haben und das deswegen ein zentrales Manko des Vortrags sei. Ich würde durchaus zugeben, dass es ein Manko des Vortrags ist. Ich bin in meiner Recherche noch nicht so weit gediehen, dass ich diese Zeit ausführlich recherchiert hätte. Ich habe mich außerdem, da ich mich auf der Ebene von Gesetzgebung mit der Prostitution beschäftigt habe, habe ich sozusagen ja halt kurz was dazu gesagt, aber also ich meine, dieses ganze System von Lagerbordellen und von staatlich installierten Bordellen jetzt irgendwie wieder, hätte ich länger machen können, hatte ich aber irgendwie keine Zeit. Und also ich meine, das wäre wirklich, also das ist wirklich auch ein ausführlicheres Thema. Also ich, aber du hast recht. Also ich meine, oder jedenfalls nicht vollkommen unrecht. Also ich würde der Beobachtung widersprechen wollen, dass dieser Topos nicht mehr virulent sei. Das erinnerte mich nämlich an den Taz-Artikel, der vor ungefähr einem Jahr erschien, wo die Verfasserin sich wahnsinnig rein darauf einbildete, jetzt ein Ausbildungsprogramm zu entwerfen, um dieser Tätigkeit endlich das Stigma zu nehmen, dass es sich ja überhaupt nicht um einen Beruf handelt. Und in gewissen Diskussionsforen, ich glaube auch in der dazugehörigen Diskussion, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das halt wirklich ein großes Thema, dass es ja im Grunde gar keine Arbeit ist, sondern ja, eben die Frauen nicht arbeiten wollen und deshalb unter Tätigkeit. Ja, man macht halt nur die Beine breit. Ja, genau. Man ist so ein Objekt, was hinhält. Als Prostituierte. Ja, was ich mich noch auch im Anschluss an die Frage gefragt habe, warum das jetzt irgendwie mit dem Opferstatus so in den Vordergrund rückt. Also was ich bei dir auch so ein bisschen vermisst hatte, war, was in der Diskussion mit Magnus du ja ganz stark gemacht hattest, wenn ich mich erinnere, war nochmal ein ganz anderer, schillernder Diskurs, auch um Prostituierte in so einem bürgerlich-männlichen, idealistischen Diskurs, eher diese Mischung aus Heiliger und Kuchen. Und auch in dieser Gleichsetzung von Prostitution mit Zwangsprostitution derzeit, Prostituierte ja eigentlich nur so etwas ist wie das bloße Objekt, wo ja auch so etwas verschwindet wie die Möglichkeit, dass es mehr sein könnte als eine Arbeit. Nämlich auch diese Fantasie, dass sie unglaublich viel Lust daran empfinden könnte, also auch eine Angst nachgerufen werden könnte gegenüber der Prostituierten, dass sie hemmungslos sei und auf der anderen Seite aber auch diese rationale Figur von sie kalkuliert damit, mit der Lust der Männer. Also genau dieses, was da zusammenfällt in der Figur, das rationalistische Kalkulieren und gleichzeitig das hemmungsvolle Lüsterne, was dann auch noch sexuelle Krankheiten überträgt sozusagen, verschwindet ja eigentlich, wird die quasi wie eingesogen, diese Ambivalenz in dem, wenn es bloß noch die Vorstellung gibt, dass es alles unter Zwang und bloßer Unterwerfungsliste eines Mannes passiert. Und dann habe ich mich auch gefragt, was das wiederum mit der Dialektik der wahren Form selber zu tun haben könnte. Also da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Also diese Frage stelle ich mir auch gerade. Aber ja, also eben, ich habe jetzt das in dem Rahmen von dem Vortrag jetzt tatsächlich. Kannst du die Frage wiederholen? Nee, kann ich nicht. Die war zu lang. Ja, wenn du das machen willst. Es gibt in der Frage, die mich darauf, wenn ich das jetzt mal richtig zusammenfassen kann, hoffe ich mal, dass das Bild der Prostituierten, was ihm die halt einfach auch historisch auch ein bisschen so besetzt war, das ist ja nicht nur jetzt in die halt das Opfer ist, sondern auch das Glamouröse im gegenwärtigen Diskurs, dass es halt nur noch Zwangsprostitution und Opfer ist, im Endeffekt auch das Glamouröse verloren geht. Nee, das war nicht die Frage. Nein? Okay. Dann muss ich dir, glaube ich, das Mikrofon geben. Meine Frage war ausgehend von der Frage, inwiefern, warum es jetzt so sein könnte, dass es nur noch auf das Opfer so fokussiert ist, dieser Diskurs. Ob nicht noch etwas anderes anstatt einer Figur der Prostituierten vorher da gewesen ist, im Sinne von dieser Doppelfigur von einerseits der lüsternen Prostituierten, die auch noch Spaß hat, also das, wo es auch über eine Arbeit hinausgeht, und gleichzeitig die Figur einer rational kalkulierenden Frau, die eine schwarze Femme fatale die Männer um ihre Lust quasi betrügt, indem sie ihnen dann noch das Geld aus der Tasche zieht, sozusagen. Also dass genau diese Ambivalenz dieser ideologischen Figur ja auch selber, der Prostituierten, aus einem männlichen Wunschfantasie heraus ja auch eigentlich, selber die ist, die eingezogen wird in dem gegenwärtigen Diskurs der Zwangsprostitution, wo die Frau selber als bloßes Objekt unterworfen wird und genau eben diese Doppelbödigkeit von Rationalität und Lüsternheit eigentlich wie verschluckt wird. Und was das mit der Dialektik der wahren Form zu tun hat. Ja, und ich habe gesagt, dass ich da, also habt ihr ja gehört, aber dass ich da eigentlich nicht viel hinzufügen kann, weil das vollkommen richtig ist. Also das ist eine total gute Beobachtung und also das merkt man ja eigentlich auch in dem Diskurs selbst, dass das eben nochmal eine Entsubjektivierung und also Objektifizierung der Prostituierten durch den Diskurs auch ist. Also obwohl genau das in dem Diskurs sozusagen beklagt wird, aber es wird eben erst durch den Diskurs auch hergestellt. Ja. Am Fenster, genau. Also ich verknüpfe dazu, vielleicht eine Anregung oder eine Frage, wie siehst du den Zusammenhang mit der Feminisierung von bestimmten Arbeiten, wie Reproduktionsarbeit und Carework, weiß nicht auf Deutsch, in der Gesellschaft immer mehr von Wichtigkeit werden? Um Kapitalismus zu reproduzieren und die Arbeitskräfte zu reproduzieren, und andererseits entweder von den untersten Schichten geführt werden, Migranten und irgendwie unsichtbar gemacht werden. Verstanden? Ja, habe ich verstanden. Soll ich das auch wiederholen? Ja. Okay. Was? Ja, also die Frage war, wie ich den Zusammenhang zwischen Prostitution und anderen Care-Tätigkeiten oder Reproduktionstätigkeiten sehe, die zunehmend von Frauen verrichtet werden oder zunehmend wichtig sind für die Reproduktion des Kapitalismus und wo es auch so eine schichtenspezifische oder klassenspezifische Marginalisierung gibt oder viel von unteren Klassen sozusagen berichtet wird, also sei es jetzt Die als Arbeit unsichtbar ist, genau. Die Verknüpfung zu dem, was sie gesagt hat. Also wo die Arbeit und die Frau und Arbeit so unsichtbar gemacht wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich das teilen würde. Also erstens, dass das zunehmend von Frauen verrichtet wird und zum anderen, ob es zunehmend unsichtbar wird, weil eigentlich es ja auch eine Tendenz gibt, das zunehmend also zu ökonomisieren als Arbeit. Also das ist sozusagen weniger sozusagen selbstverständliche, also obwohl das natürlich auch noch der Fall ist, die selbstverständliche kostenlose Arbeit der Frau, der Hausfrau, der Mutter, wie auch immer ist, sondern eben das zunehmend auch ökonomisiert wird. Und ja, in dem Zusammenhang ist es eigentlich interessant, also man könnte ja sagen, dass die Prostitution immer schon deswegen auch stigmatisiert war, weil es eben sozusagen eine eigentlich umsonst zu leistende Frauentätigkeit war, die aber für die aber Geld genommen wurde. Und in dem Maße, in dem das heute eben sowieso durchökonomisiert ist, dieses Feld, ist eigentlich, also kann man dann auch wieder nur sagen, die Prostitution, sozusagen die zunehmende Stigmatisierung der Prostitution ist dann auch wieder so ein Sündenbock dafür, dass eben diese, dass sozusagen eigentlich sowieso schon selbstverständlich ist, dass das alles durchökonomisiert ist und dass für all diese Sachen, also inzwischen, also dass die unter einem ökonomischen Regime stehen. Aber ja, das ist keine vollständige Antwort, aber... Ich glaube, das ist schon eine Antwort auf Ihre Frage. Indirekt. Mich würde interessieren, wie das in feministischen Kreisen ist, weil ich jetzt immer nur viel gehört habe, dass einfach wieder da auf das Opfer oder den Menschenhandel bezogen wird und inwiefern das eben in feministischen Kreisen auch so gesehen wird, dass Prostitution eine selbstbestimmte Tätigkeit ist von Frauen. Ja, gibt es auch. Also ich würde sagen, das ist da halt so eine ziemliche Spaltung, also ich bin da jetzt nicht so drin, aber eine ziemliche Spaltung des Feminismus gibt in sozusagen zwei Fraktionen. Die eine, die eben sozusagen auch als sexpositiver Feminismus tituliert wird, würde ich sagen, dass da schon eine große Akzeptanz und für Sexarbeit als Arbeit und auch selbstbestimmte Tätigkeit besteht, während eben also sozusagen dieser eher traditionellere Feminismus, der sozusagen sich in der Tradition, also oder einen Strang des Feminismus der 70er Jahre, der sehr auf diese patriarchale, also Prostitution als patriarchale Ausbeutung irgendwie abstellt, also wofür eben in Deutschland Alice Schwarzer so die prominenteste, wenn auch nicht unbedingt die schlauste Vertreterin ist, also da eben Prostitution grundsätzlich sozusagen eigentlich nur in diesem Gewaltschema wahrgenommen werden kann. Und sozusagen die Subjektivität oder Aktivität der Prostituierten in dieser Tätigkeit überhaupt nicht gesehen oder nicht wahrnehmbar ist aus dieser Sichtweise. Aber da gibt es schon eine größere Diversität des Feminismus. Das ist jetzt nicht die einzige Art von Feminismus oder feministischer Betrachtung der Prostitution. Also weil ich glaube, man kann halt auch grundsätzlich die Ansicht teilen, dass da irgendwie natürlich eine Art von patriarchaler Struktur drinsteckt und sexistischer Struktur und dass das auch eine systematische, also eine gewisse Art von, eine vielleicht problematische Art von Frauenarbeit ist und trotzdem sozusagen sagen, aber in dem Rahmen ist trotzdem erstens Selbstbestimmung möglich und zweitens ist es trotzdem sinnvoll, dass es irgendwie eine rechtliche Legalisierung und rechtliche Absicherung gibt. Also man muss das ja nicht sozusagen ganz auf dieser Schiene der bloßen Freiwilligkeit und jeder macht, was er will und alles ist schön und gut sehen, um irgendwie eine rechtliche Gleichstellung und Entkriminalisierung von Prostitution zu vertreten. So. Es sind zwei Meldungen, aber die vordere Person. Da geht noch mit dem weißen Oberteil. Meine Frage geht um den Schlussteil zur neuen Gesetzgebung. Vielleicht kannst du oder auch andere im Raum vielleicht sagen, wie da auch der Widerstand dagegen aussieht, so ein bisschen, weil es ist ja noch eine Einschränkung. Es ist eine Form von Einschränkung und Repression, wie der Widerstand da ein bisschen aussieht. Also ich selber komme nicht aus Berlin, sondern eher aus der Provinz und kriege es teilweise mit, dass es so in Berlin und in anderen größeren Städten sich da auch ein bisschen was tut, aber woanders eher nicht so. Vielleicht habt ihr da eher einen Überblick, wie da auch sozusagen das Dagegenhandeln aussieht gegen diese neue Gesetzgebung, die da geplant wird. Ja, also kann auch gerne noch jemand anders was dazu sagen, von den Leuten, die hier auch Bescheid wissen. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass Prostituierte in Deutschland jetzt nicht in großem Maßstab organisiert sind. Also es gibt ja inzwischen seit 2 Jahren schon eine etwas breitere Organisation, in dem sich ein Berufsverband gegründet hat. Der aber jetzt auch natürlich nur einen Bruchteil der Prostituierten als Mitglieder hat. Und der versucht schon im Verbund mit anderen Organisationen, also auch Also es gibt auch schon Organisationen, die nicht von Prostituierten selber sind, die auch Protest gegen dieses Gesetz geäußert haben. Also zum Beispiel Deutsche AIDS-Hilfe oder weiß ich nicht, der Deutsche Juristinnenbund und so. Also gab es viele Stimmen jetzt in der Debatte, die ja auch kritisch sich geäußert haben. Aber es ist halt schwierig. Also es gibt sozusagen einen Versuch von Prostituiertenorganisationen irgendwie was dagegen zu unternehmen, aber die sind einfach nicht besonders stark. Also, um es jetzt mal so, ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Vielleicht noch eine Anmerkung so aus der Praxis. Also, ich bin in der Beratungsstelle und ganz viele Frauen, wenn man das erzählt, was da so Idee ist, was da kommen soll. Und ich finde, das ist nicht nur eine kleine Einschränkung. Also, ich persönlich, ich war echt erschüttert, dass sie das echt planen. Also, ich finde das echt ein krasses Ding. Nicht nur für Frauen in der Sexarbeit oder für Menschen in der Sexarbeit, sondern auch für mich als Frau in Deutschland und auch als Bürgerin. Also ich habe da keinen Bock drauf, auch in einem Staat zu leben mit solch repressiven Gesetzen gegen bestimmte Gruppen. Und was es auch mit uns, also auch mit der Moral, die wir machen, der Sexualmoral und der Vorstellung von Frau. Und, also ich finde es ein Hammerrückschritt. Und die meisten Frauen sagen dann eben sowas wie, ja, hör ich auf. Also es ist ganz klar, das wird ganz viele in die Illegalität treiben, da haben alle riesen Angst vor, die sich irgendwie leisten können, die vielleicht noch andere Möglichkeiten haben, also die privilegierter sind und schon mehr Chancen haben, als die, die sowieso Schwierigkeiten haben und unter mehr Druck oder so arbeiten. Die suchen sich andere Wege und der Druck auf die, die eh schon Schwierigkeiten haben, wird noch größer. Ja, also ja, das würde ich auch nochmal unterstützen. Also wenn ich so mit Kolleginnen gesprochen habe, dann sozusagen gibt es auch diesen Tenor, ja, also ich werde dich auf gar keinen Fall irgendwo registrieren irgendwie. Also weil dann, also sozusagen dieses, also diese Angst, irgendwie geoutet zu werden und irgendwo offiziell als Prostituierte registriert zu sein, einfach irgendwie so groß ist, dass ja, also dann alle irgendwie sagen, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Ja. Könnte es sein, dass unsere Erwachsenen, die das da so beschließen, das vielleicht von den Genossen aus der Allerlaut haben? Das übergehe ich mal, weil das kann ich nicht beantworten, aber da hinten war noch eine Frage. Also ich habe nicht direkt zu dem Thema eine Frage, also ich stelle sie einfach und du kannst dann aber auch verschieben. Mich würde einfach interessieren, ob es historisch sowas wie männliche Prostitution wirklich gegeben hat und ob der Gesetzgeber das dann auch nochmal spezifisch gegendert hat, weil jetzt ja fast alle Beispiele oder Beispiele von Gerichtsurteilen, die du genannt hast, auch sich auf Frauen bezogen haben und wie die Situation heute ist. Also ob es tatsächlich hauptsächlich, wenn man jetzt wieder natürlich aber ein Schwarzer etc. sehr deutlich die Prostituierten als Frau adressieren. Es kommen weder Männer noch Transgender-Personen vor und ob du da ein bisschen was zu sagen könntest. Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Martin hatte mich das gerade in der Pause auch schon gefragt. Und also das stimmt, dass das jetzt in dem Vortrag überhaupt nicht vorkam. Und es ist aber auch tatsächlich so, dass diese ganzen Gesetze, am Anfang hat man das in der Formulierung ja noch gesehen, dass immer explizit von Frauenspersonen oder Weibspersonen geredet war und der Zuhälter ein Mann, also dass das ganz klar sozusagen geschlechtlich auch gemeint war. Ich glaube jetzt dieses neue Gesetz, also wenn ich mich nicht irre, beim Prostitutionsgesetz bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, das könnte man auch geschlechtsneutral lesen und ist sicher, also ja, ist wahrscheinlich auch so gemeint, ist aber ja auch nur ein sehr kurzes Gesetz. Und das neue Gesetz spricht explizit erstmals nicht von Prostituierten, sondern von in der Prostitution tätigen Personen und meint damit auch explizit alle Geschlechter. Aber das Interessante ist, also männliche Prostitution hat es natürlich auch schon im 19. Jahrhundert gegeben und auch sozusagen, und das wurde aber immer eher unter dem homosexuellen Paragraphen sozusagen verhandelt. Also immer als widernatürliche Unzucht, als Homosexualität bestraft und nicht nochmal extra als Prostitution. Also das kommt in den Debatten irgendwie um diese verschiedenen Gesetze verschiedentlich vor, spiegelt sich aber eigentlich, also ist aber nie so ein großes Thema gewesen. Und eben, also gerade diese Opfererzählung von jetzt Alice Schwarzer, aber auch von politischer Seite, merkt man auch, dass die auch besonders gut funktioniert, wenn man dabei immer irgendwie eine Frau im Kopf hat. So. Und ich glaube, das merken die auch selber, deswegen reden sie auch immer nur von Frauen. Und tatsächlich ist die Situation von männlicher Prostitution auch insofern anders, als es, soweit ich weiß, also von ein, zwei Ausnahmen vielleicht abgesehen, so nie sowas wie Bordelle gegeben hat für männliche Prostituierte. Also die findet immer auf einem stärker informellen Niveau eigentlich statt. Also entweder irgendwie auf der Straße oder in so Anbahnungsbars, aber immer schon irgendwie weniger sichtbar und versteckter. Und irgendwie gab es da aber auch nie so den Willen sozusagen wie bei der weiblichen Prostitution, das jetzt irgendwie zu regulieren und zu sozusagen legal zu machen oder irgendwie zu sozusagen an bestimmte Orte zu bannen und zu kontrollieren. Also wahrscheinlich auch, weil natürlich, also wenn man das jetzt historisch mit dieser Begründung nimmt, dass das sozusagen als Institution, als gesellschaftliche und staatliche Institution auch nie gewollt war. Also daher kommt ja diese Doppelung aus Kriminalisierung und Reglementierung, dass es irgendwie zwar als unsittlich, aber gleichzeitig als gewollte Institution irgendwie betrachtet wurde. Und also das könnte man sich nochmal genauer überlegen, aber eigentlich ist ja auch die Art, wie Bordelle existieren und die Existenz von Bordellen ja auch mit durch die Gesetzgebung überhaupt verursacht, die das ja auch immer gewollt hat. Also das fängt schon bei dem Mittelalter eigentlich mit diesen Frauenhäusern an und so weiter. Also das war immer auch schon eine staatliche Institution, sozusagen diese Bordelle. Und in der männlichen Prostitution hat sich das vielleicht auch deswegen nie ausgebildet, weil das nie staatlicherseits irgendwie gefördert oder gewollt war. So, ich habe nochmal eine Nachfrage, also mit den neuesten Gesetzesänderungen jetzt, ne? Mhm. Also du hattest jetzt eben gesagt, also wir hatten natürlich keiner Bock, sich irgendwie zu registrieren zu lassen nach Möglichkeit, aber welche anderen konkreten arbeitspraktischen Nachteile oder Schwierigkeiten tauchen denn jetzt mit den Gesetzesänderungen neuerdings auf oder würden auftreten? Ja, also das... Also ehrlich gesagt, ich bin mir selber noch nicht so ganz voll im Klaren, was ich jetzt im Einzelnen von diesem Gesetz halten soll. Also ich habe das irgendwie durchgelesen, es hat irgendwie mit Begründung über 100 Seiten und hat eine sehr umfassende Regulierung vor. Also sozusagen diese Anmeldepflicht für Prostituierte ist ein Teil. Und also da kann man halt im Detail oder an vielen Punkten das sehr problematisch finden. Also das, ich weiß nicht, das hatte ich glaube ich vorhin jetzt nicht so genau gesagt, oder ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wenn ihr das alles schon wisst, könnt ihr mich ja unterbrechen. Also das bedeutet, dass jede Prostituierte sich alle 2 Jahre bei einer Behörde, die von den Bundesländern bestimmt wird, anmelden müssen. Und von den Bundesländern bestimmt heißt, dass zum Beispiel in Bayern sehr stark davon auszugehen ist, dass diese Behörde die Polizei sein wird, weil es in Bayern eigentlich jetzt schon so gehandhabt wird, dass alle Prostituierten sich zwar informell, aber irgendwie de facto eben doch bei der Polizei registrieren müssen. Da ist natürlich zum Ersten irgendwie so eine Datenschutzfrage, sozusagen wie sicher sind diese Daten dann an wen, welche anderen Behörden werden die weitergegeben, an andere Polizeibehörden, vielleicht sogar an ausländische Polizeibehörden, also das ist unklar. Dann, also der ganze Zweck der Sache soll sein, dass jede Prostituierte dann irgendwie alle 2 Jahre zu diesem Beratungsgespräch geht und die Behördenmitarbeiter dann feststellen können, ob die Prostituierte irgendwie freiwillig arbeitet oder ob sie diese nötige Einsichtsfähigkeit besitzt, wie es heißt. Und in dem Fall, wenn das eben die Behördenmitarbeiter irgendwie denken, nee, das ist irgendwie komisch, dann kriegt sie eben keine Anmeldung. Und da ist dann auch noch die Frage, also das ist halt im Gesetz irgendwie so formuliert, da weiß man auch noch nicht so richtig, wie wird dann die Praxis sein. Und also es ist halt, also die Begründung, dass dadurch irgendwie der Menschenhandel bekämpft wird, ist halt ziemlich hanebüchen, weil es irgendwie ziemlich absurd ist, dass jetzt so ein Behördenmitarbeiter in einem kurzen Gespräch irgendwie bei einer Frau, die ihm gegenüber sitzt, irgendwie feststellt, ob die das jetzt freiwillig machen will oder nicht, beziehungsweise es gibt halt die Befürchtung, dass dann, wenn eine Frau kein Deutsch kann, das allein schon als Grund gilt, dass sie vielleicht irgendwie das nicht freiwillig macht oder, also das sind halt alles so offene Fragen irgendwie. Und dann gibt es diesen Anmeldeausweis, den man dann immer mit sich führen muss, den man auch Bordellbetreibern vorlegen muss. Und die Bordellbetreiber dürfen dann keine Frauen beschäftigen, die nicht angemeldet sind. Das heißt, also falls man irgendwie aus irgendwelchen Gründen so eine Anmeldung nicht vorlegen kann, also weil man nicht sich anmelden möchte oder sich vielleicht auch nicht anmelden kann, weil man gar keine Arbeitserlaubnis hat, dann kann man auf jeden Fall schon mal nicht in einem Bordell arbeiten. Der zweite Kernpunkt ist, dass Bordelle eben viel stärker reguliert werden sollen. Also weil bisher sind die eigentlich, also die sind zwar legal, aber nicht in irgendeiner Form als Gewerbe in die Gewerbeordnung einsortiert. Und jetzt sollen sie aber nicht nur ein normales Gewerbe sein, sondern ein erlaubnispflichtiges Gewerbe. Ich weiß nicht, ob das alles in allem wirklich so schlecht ist. Also es soll eine Zuverlässigkeitsprüfung für Betreiber geben. Das heißt zum Beispiel, dass Leute, die bestimmte wegen bestimmter Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilt sind, kein Bordell mehr betreiben dürfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlecht ist. Also das ist vielleicht sogar ganz gut. Aber es soll halt auch weitreichende so räumliche Auflagen für Bordelle geben, was dann eben bedeuten könnte, dass viele Bordelle das einfach nicht erfüllen können, vor allem so kleinere Sachen. Und diese Erlaubnispflicht soll auch schon ab 2... Okay, ich glaube, das Mikrofon meint, dass ich zu viel rede. Also dass schon ab 2 Prostituierten, die in einer Wohnung arbeiten, soll es diese Erlaubnispflicht geben. Und das ist natürlich schon eine gewisse Hürde, die da erstmal erreicht werden muss, um das irgendwie legal zu machen. Und die Befürchtung ist, dass das sozusagen Großbordelle eher begünstigt als kleine selbstständige Betriebe. So. Johanna, hast du noch andere wesentliche Punkte, die ich vergessen habe? Ich habe noch einen wesentlichen Punkt. Ja, Geduld. Müsste ich ganz kurz das Mikro nehmen, sonst versteht mich keiner. Ich habe noch... Sehr gerne. Okay, ich sag mal einen Satz dazu. Wir kennen uns schon lange, Theo und ich. Ich bin Prostituierte. Ich bin Johanna Weber. Und ja, so sieht sie aus. Die wurde. Wer geht zu der? Das frage ich mich auch manchmal, aber ich verdiene ganz gut. So. Jetzt sind wir bei der Anmeldepflicht. Welche Frau, die in der Prostitution arbeitet, ich rede jetzt mal bewusst von Frauen, weil die meisten doch Frauen sind, stellt sich hier so hin und sagt, ich bin Prostituierte. Wäre ich Fleischerei-Fachverkäuferin, hätte ich überhaupt kein Problem, mit zu sagen, no, ich arbeite in der Fleischerei. Dieser Beruf Prostituierte ist immer noch unglaublich stigmatisiert. Fast alle Kolleginnen, die ich kenne, behaupten von sich selber, sie sind keine Prostituierten. Da bin ich im Bordell und frage die Kollegin, sag mal, willst du nicht Mitglied werden bei uns im Berufsverband? Ja, ich finde das total super, was ihr macht. Und Arbeit vom Berufsverband ist total klasse, aber ich kann da ja nicht Mitglied werden, weil ich bin ja keine Prostituierte. Wie? Du, das ist doch hier ein Bordell, oder? Und du arbeitest doch hier. Ja. Ich mache das doch nur vorübergehend. Oder ich mache das doch nur nebenbei. Es findet eine unglaublich große Selbststigmatisierung statt. Und das ist ein Riesenproblem. Diese Frauen, ich will jetzt nicht die Männer und Transsexuellen wieder vergessen, aber das ist immer ein bisschen lang, wenn man alle Geschlechter nennen will. Also alle Personen, die in der Sexarbeit arbeiten, fast alle würden sich nie öffentlich dazu bekennen. Und diese Meldepflicht, die führt dazu, dass ich oder meine Kollegen öffentlich geoutet werden. Ansonsten sagt ja jeder normale Mensch, Mensch, ist doch super, so eine Anmeldepflicht, dann sind wir endlich mal bei der Normalisierung, dann erkennen wir das als Beruf an, ist doch toll, alle anderen müssen sich ja auch anmelden. Ja, die werden aber nicht so stigmatisiert. Jetzt stellen wir uns vor, die Mutter, alleinerziehend. Wisst ihr, wie viele alleinerziehende Mütter ihre Kinder mit Prostitution durchschleppen? Eine Menge. Von Hartz IV geht das nicht. Und meistens haben sie dann auch noch irgendeinen Vater, der für die Kinder nicht zahlt. Die sitzen im Bordell. Das ist ein prima Job dafür. Du kannst 4 Stunden im Bordell arbeiten und verdienst da auf jeden Fall wesentlich mehr, als würdest du irgendwo im Supermarkt in der Kasse arbeiten. Und die würden sich aber nie anmelden als Prostituierte, weil die haben Angst, dass sie das Sorgerecht verlieren. Dürfen sie juristisch eigentlich gar nicht. Aber jetzt stellen wir uns mal den Beamten vor, dann soll er entscheiden. Wer kriegt das Sorgerecht? Der Vater oder die Mutter, die in der Prostitution arbeitet? Ui. Ist schon schwierig. Oder Studentin. Wisst ihr, wie viele Studenten ihr Studium mit Prostitution finanzieren? Ey, die Karriere ist doch beendet, wenn rauskommt, dass die als Prostituierte gearbeitet haben. Also, das ist eigentlich unglaublich schwierig. Und das ist das Problem bei der Meldepflicht. Ich kann 2 Stunden reden, jetzt höre ich aber auf, weil es ist Temos Vortrag. Ich bin eher Praktikerin und sie ist die Wissenschaftlerin und das macht sie total super. Danke. Ich habe eine andere Frage, nämlich inwieweit dieses neue Prostitutionsgesetz auf so neue Formen von Bordellen reagiert, wie diese Flatrate-Geschichten und sowas. Ja. Das ist ja auch immer so gerne so ein Thema. Ich habe letztens einen sehr fluffigen Artikel in der Tageszeitung gelesen und wollte mal fragen. Stimmt, das habe ich vergessen. Dieses neue Gesetz, was übrigens Prostituierten-Schutzgesetz und nicht Prostitutionsgesetz heißt, will auch irgendwie bestimmte Betriebsarten, die der Menschenwürde zuwiderlaufen, verbieten. Und das ist unter anderem sowas wie Gangbang-Partys und Flatrate-Bordelle. Oder beziehungsweise genau das. Beziehungsweise das ist auch sehr umfassend. Das geht nicht, also bei dieser Erlaubnispflicht, die erlaubt werden kann, also gilt nicht nur für Prostitutionsstätten, also Bordelle, sondern auch für Prostitutionsveranstaltungen und für Prostitutionsfahrzeuge, also für sowas wie Wohnmobile, was es an den Ausfallstraßen manchmal gibt. Das ist halt auch so ein Ding, also diese Flatrate-Bordelle, das kann man ja scheiße finden, also vor allem, wenn die Löhne entsprechend, also oder die der Verdienst oder die Preise, so die Preise sehr niedrig sind. Aber es ist halt die Frage, ob das irgendwie, also so ein pauschales Verbot rechtfertigt oder ob das... Ich habe auch zum Beispiel dann ein bisschen darüber gelesen und es ist auch so, dass die meisten Menschen, die da reingehen, gar nicht mehr als 2 Prostituierte in Gebrauch nehmen oder so, stammt auch so schön da. Natürlich funktioniert dieses Konzept sozusagen über diese männliche Selbstüberschätzung, dass man dann irgendwie denkt, da vögel ich mal den ganzen Laden durch und dann irgendwie ist nach 2 aber auch schon Schluss. Und es ist halt die Frage, ob sozusagen, wenn man es jetzt mal auf andere Gewerbe überträgt, ist das ja eigentlich nur eine Festanstellung mit einem festen Lohn, für die dann sozusagen, also einfach eine Arbeitszeit. Also es ist halt keine Bezahlung pro Kunde, sondern eine Bezahlung für eine bestimmte Zeit. Und es ist halt die Frage, ob das jetzt sozusagen per se unmenschlich ist. Also es wird halt suggeriert, die Frau habe dann irgendwie überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Kunden abzulehnen. Aber das muss ja nicht so sein. Also das ist sowieso eigentlich, das ist nach wie vor, also im Moment sowieso auch schon gesetzlich nicht erlaubt, dass der Betreiber irgendwie sagen kann, du musst aber die und die Kunden bedienen. Also dass das de facto dann teilweise so trotzdem stattfindet und sozusagen unter dem Verweis, naja, wenn es dir nicht passt, kannst du ja woanders arbeiten. Ist, finde ich, was anderes, als dass man jetzt irgendwie auf gesetzlicher Ebene da jetzt irgendwie bestimmte Modelle irgendwie verbieten müsste. Also da findet halt schon auch so eine Skandalisierung irgendwie statt, dass man dann irgendwie diese Werbung sieht und denkt, ja, das geht ja auch gar nicht. Irgendwie, das ist ja. Aber geht es tatsächlich darum, dann solche Modelle zu verbieten oder geht es darum, dann irgendwie bessere Arbeits... Dass die nur ungefähr 15 Euro pro Kunden verdienen, was natürlich wirklich tragisch ist. Aber man könnte ja sowas auch irgendwie so einrichten, dass es einfach ein anständiges Gehalt bei rauskommt. Naja gut, das ist halt auch eine Frage des Marktes. Also für andere Tätigkeiten kommt ja auch kein anständiges Gehalt raus. Ja, aber also, Kunde ist ja schon etwas. Ja, natürlich ist es beschissen. Also das ist gar keine Frage. Ich meine, es gibt da jetzt keine Preisregulierung in dem Gesetz. Also es gibt, glaube ich, eine Deckelung oder es soll ein Verbot für Wuchermieten geben. Also wenn sozusagen das, was der Betreiber von den Prostituierten verlangt, jetzt in einem, deutlichen Missverhältnis zur Leistung steht. Also es gibt schon so ein paar Elemente in dem Gesetz, wo ich denke, die sind prinzipiell auch nicht schlecht. Es ist halt die Frage, ob das sozusagen in dem ganzen Kontext, der ja doch eher repressiv ist, dann irgendwie wirklich die Wirkung zeigt, die positiv ist. Oder ob dann eben tatsächlich die Hauptwirkung eher ist, ja, eine größere Zone von Illegalität herzustellen oder eben für viele Frauen das zu verunmöglichen, überhaupt in Bordellen zu arbeiten oder eben Bordelle zu schließen. Aber also so ein paar Elemente in dieser Regulierung von Bordellen finde ich jetzt auch nicht also per se schlecht. Also da sind schon so ein paar sinnvolle Punkte. Also eben, also was, ja, nee. Ich habe eine Frage über ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es flächenmäßig auch die kommt, glaube ich nicht. Es ist ja die DDR oder sagen wir mal besser das Beitrittsgebiet vom hintergefallenen Patsch über Deutschland größer geworden. Also jetzt also offenbar erst richtig unter Russland schon kommt. Und bei denen ist es genauso wie bei uns, stimmt's? Was meinst du? Was meinst du damit? Also, da war das vorher so wie bei uns und jetzt ist es auch wieder wie bei uns. Was denn? Was? In der DDR, das mit der Prostitution. Oder das in den Ostgebiet. Oder wie nennst du doch wieder das Bild? Oder okay, Gebiet, ja, das ist ein weiterer blinder Fleck des Vortrags, das gebe ich zu. Ach. Ja, furchtbar, ich also, weiß. Das ist alles schlecht recherchiert. Schau mal, mir geht es ja nicht darum, dass du mir jetzt ausladen, so eine halbe Stunde lang, Paragraph für Paragraph, das jetzt ausbreitest. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Die Frage habe ich gar nicht ganz verstanden, die du jetzt gestellt hast. Worauf sie. Du hast sie auch nicht verstanden. Wie war das im Osten? Das war noch auf Deutsche oder so. Ja, okay, ich weiß nicht, wie es im Osten war. Können wir weitermachen? Ja. Also, okay, im Osten. Ja, mach weiter. Okay, dann machen wir jetzt weiter und ich nehme dich jetzt dran. Entschuldigung. Okay, meine ja, bitte. Meine Frage wäre, was aus deiner Sicht ein Entschuldigung. Was ist aus deiner Sicht das, ein Verständnis von Freiwilligkeit, vielleicht aus Sicht einer der kritischen Theorie, bezogen jetzt auf Prostitution, die sich, oder gibt es ein eigenes Verständnis von Freiwilligkeit, das sich unterscheidet von einem liberalen Verständnis von Freiwilligkeit als einfach Abwesenheit von direktem Zwang? Oder Fehlen von Zwang, meinetwegen noch Täuschung und Nötigung, was auch so ein juristisches Verständnis vielleicht von nach einem liberalen, rechtsstaatlichen Recht Verständnis von Freiwilligkeit sein könnte. Gibt es da ein eigenes Verständnis von Freiwilligkeit? Denn das ist für mich immer zumindest ein Begriff, der viel in der Diskussion eine große Rolle spielt. Ja, ich beantworte die Frage mal anders, weil also das ist genau das, finde ich, wo man ziemlich gut sehen kann, wie in der Diskussion Prostitution systematisch anders gehandhabt oder behandelt wird als andere Tätigkeiten. Eben weil immer auf diese Freiwilligkeit abgestellt wird, die da vermeintlich nicht vorhanden sei. Also da geht's ja dann, also irgendwann, letztes Jahr war dann auch irgendwann im Diskurs nicht mehr nur die Rede von Zwangsprostitution, sondern in einem Begriff quasi Armuts- und Zwangsprostitution. Und also um es jetzt ganz blöd runterzubrechen, es spricht niemand von Armutsarbeit. Also und also das heißt sozusagen, da wird eine limitierte Entscheidungsmöglichkeit oder eine limitierte Wahl an sozusagen den Lebensunterhalt zu bestreiten, wird dann sozusagen auf die Prostitution bezogen als Problem betrachtet, aber so zum Beispiel auf Putzjobs oder auf Arbeiten bei Amazon oder so, wird das eben nicht so behandelt in der Diskussion. Und ich meine eben, also dieser Begriff von Freiwilligkeit ist halt insofern eine Chimäre, als eben jeder, wie du wahrscheinlich auch weißt, irgendwie gezwungen ist, irgendwas zu arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und also mehr würde ich dazu jetzt auch nicht, also das ist, glaube ich, so der Punkt in der Diskussion. Verstehe ich. Du hast aber ja auch, wenn ich mal ganz kurz dazu sagen, du hast ja auch den Begriff von Zwangsprostitution verwendet. Als in Anführungszeichen sozusagen. Also, als Zitat. Ja, okay. Nee, aber ich wollte vielleicht kurz was sagen, weil ich finde es interessant, weil es ist halt auch diskursiv betrachtet so ein Abgrenzungseffekt. Ne? Also, dass sozusagen bestimmte Arbeitsverhältnisse sind möglich oder so, die werden auch nicht sozusagen als im Prinzip wo es schwer ist, irgendwie da was zu sagen. Und dann gibt es aber den Diskurs um Prostitution, wo es dann halt Menschenhandel geht, wo halt sozusagen dann da das ausgetragen wird und gesagt wird, das sollen wir aber nicht oder so. Und hier kann sich sozusagen der Rechtsstaat beweisen, ja, dass er bestimmte Standards einhält, nicht? Und wenn man sich das dann genau anguckt, dann ist es halt sehr viel uneindeutiger. Nicht? Und gerade halt dieser Menschenhandelsdiskurs ist ja nun hochgradig rassistisch in den Bildern, mit denen er spielt. Und jetzt überdeterminiert ist ein anderer Diskurs der Prostitution ein Stück weit. Nicht? Also das sind, glaube ich, so Effekte, wo so Diskurse sich so gegeneinander abgrenzen. Das ist zumindest mein Eindruck. Sorry, warum ist der Menschenhandelsdiskurs rassistisch? Naja, also er hat sozusagen zur Konsequenz eben, wie das ja verschieden schon beschrieben wurde, dass halt zum Beispiel der Beamte dann da sitzt und die Person kann kein Deutsch. Und dann sagt er halt, ja, das ist ja sehr zwanghaft gezwungen, was du machen musst. Also sozusagen, also das ist ja auch, man muss halt mal fragen bei so einem Gesetz, wie wird es dann halt real letztlich, zu welchen realen Verhältnissen das führen. Gibt es noch eine weitere Frage, sonst würde ich, was war eine Frage? Nur eine Anmerkung. Ja, bitte noch die Anmerkung. Dann würden wir gerne die Diskussionsrunde beenden, wenn das okay ist für euch. Thema? Ja. Ja? Also ich fand das sehr einleuchtend, was du gesagt hast, als Antwort auf diese Art von Freiwilligkeit, dass das so auffällig ist, wie dieser Diskurs um Prostitution oder auch gerade unter dem unter dem Label von Zwangsprostitution, diese Frage der Freiwilligkeit irgendwie anzugehen, dass das ja auch etwas sein könnte, wo genau die Ablenkung dessen, was wir alle von uns auch kennen, dass wir ständig zur Arbeit zwingen müssen, genau das ist, wo das wieder aufploppt, weil es eigentlich in anderen Gebieten der Arbeit nicht so offensichtlich sein würde, weil sonst würden wir einfach wahrscheinlich auf der Linie bleiben. Mhm. Ja. Okay, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei Theodora Becker für den Vortrag. Das war wirklich prima, auch bei euch für die Diskussion. Das war wirklich lange und das ist zu Ende.